Die große Dämmlerei auf Radio Marabu. In dieser letzten Stunde hören wir den Meister selbst und hören hinein in ein Interview mit Jürgen Schulz. Eine runde halbe Stunde. Hast du schon mal den Geburtstag deiner Frau verschwitzt? Nein, habe ich noch nie. Könntest du dir einen Kanarienvogel auf deinem Schreibtisch vorstellen? Ich könnte ihn mir vorstellen, ja. Könntest du ihn aber keinen. Könntest du ihn auch ertragen? Ja, das müsste man darauf ankommen lassen. Was hältst du vom Trampen? Ich selber mache es bloß noch notgedrungenermaßen, also im Ausland, wo man weniger bei Kasse ist. Aber ich halte sehr viel von Tramper mitnehmen. Hast du einem Affen schon mal Zucker gegeben? Ich glaube, zu oft. Möchtest du einmal Direktor des Friedrichstadtpalastes werden? Ich würde mir ein Angebot überlegen. 30 Minuten nonstop Marabu. Auf Radio Marabu. Ein erster Ausschnitt aus dem Gespräch mit Kurt Demmler. Hat er sich als neuer Heinz Quermann betrachtet? Da ging es um das Thema Nachwuchsförderung, welches wir vor einer halben Stunde bereits angesprochen haben. Das ist ja eine sehr schwere Frage. Ich weiß nicht, ich glaube nicht dran, dass mich irgendjemand als Nachfolger von Quermann betrachtet. Ich betrachte mich eigentlich auch nicht als Nachfolger von Quermann. Wenn du auf den Talentevater Quermann aus bist, da muss ich sagen, ich habe sehr große Ambitionen dazu, mich um Talente zu kümmern. Es ist überhaupt das Reizvollste an dieser ganzen Arbeit in der Unterhaltungskunst, glaube ich. Für mich jedenfalls, für meine Person. Sag mir mal so ein paar Namen. Also mir würden auf Anhieb einfallen Maja Katrin Fritscher, ja, mit der du anfänglich gearbeitet hast. Gibt es auch Leute, die du richtig entdeckt hast, die vor dir noch keiner kannte? Also ich glaube, es gibt keine Leute, die vor mir keiner kannte. Das ist ja nun ein bisschen wahnsinnig. Also die haben ihre Lehrer gehabt, ihren Musiklehrer und wahrscheinlich auch schon andere Leute, die sie gehört haben, bloß immer nicht ganz so wichtig genommen haben, wie ich sie dann vielleicht wichtig genommen habe. Aber ich möchte dieses Thema gar nicht so sehr überstrapazieren. Auch Maja Katrin Fritscher habe ich erst zwar live gehört mit den Robbys schon bei einem gemeinsamen Auftritt und sie hat mir dort schon sehr gut gefallen. Aber da es nicht meine Art ist, mich an Interpreten zu wenden und wie gesagt den Vater herauszukehren und zu sagen, also arbeite mit mir und es wird was, sondern dass ich warte, bis Leute sich an mich wenden und sagen, wir möchten gerne mit dir arbeiten, weil wir der Meinung sind, da könnte was aus uns werden, habe ich also auch die Maja Katrin Fritscher damals nicht angesprochen und mein Gefallen für mich behalten. Ich habe sie dann erst wieder gehört beim Rathausmann. Und da ist es so gewesen, dass sie mich angesprochen hat und sowieso Autoren gesucht hat. Nicht? Da hat sie dann in Muck ihren Komponisten gefunden und mich gefragt wegen der Texte. Wir haben uns später getrennt. Es war vielleicht die Initiative von Herrn Muck. Ich weiß nicht so genau was darüber. Aber das ist eine Trennung, die ich für reell halte. Wenn irgendjemand meint, mit einem anderen besser die Sache fortsetzen zu können, dann ist es seine Meinung. Und dann will ich ihm da nicht reinreden und auch nicht sonderlich die Sache überdramatisieren. Und die schlagerbegeisterte Nation staunte dann plötzlich, als Demmler in einer Wertungssendung des Schlagerstudios erschien. War das ein Versehen? Fragezeichen. Nein, es war kein Versehen. Es war eine wohlüberdachte Sache. Also ganz so einfach ist es mir wirklich nicht gefallen. Aber es ist so, dass ich also in sehr vielen Gremien früher auch dabei gewesen bin bei Diskussionen über verschiedene Richtungen unserer Unterhaltungskunst, über bestimmte Dinge unserer Unterhaltungskunst. Und dabei ist auch das Schlagerstudio sehr oft ins Rennen geschickt worden, dieser Diskussionen. Und ich habe mich gegen vieles gewandt, was da passiert war. Und ich wurde nun ganz konkret angesprochen und gesagt, ja, nun, mach's besser, zeig, dass du also, dass es möglich ist, andere Farben da reinzubringen, die du selber verlangt hast. Du zeigst und zeigst auch, dass es möglich ist, mit Wirksamkeit das zu machen. Also nicht, dass man dann also bei dem spezifischen Schlagerpublikum, das dort diese Sendung hört und vor allen Dingen die Wertungen dieser Sendungen bestreitet, dass man da also auch was mitreden kann, auch mit etwas anderen Farben. Und von dieser Warte her muss ich sagen, ist mein Einsatz erfolgreich gewesen. Ich bin immerhin eine Runde weitergekommen und beim zweiten Mal dann auch um ein Haar, aber ganz knapp dann eben von Herrn Lück geschlagen worden. Aber wie gesagt, das war also jetzt nicht mein großer Schreck. Ich glaube, dass ich die Sache mit Zufriedenheit abhaken kann, diese Sache mitgemacht zu haben. Und schäme mich absolut nicht. Jeder Mensch kann jeden lieben, wenige nur wählt er aus. Warum den und nicht den anderen? Was hat jener dem voraus? Warum zeigen unsere Augen nur so selten diesen Glanz? Zittern wir vor der Berührung? Finden wir den anderen ganz? Sind es unbekannte Sender, die da strahlen und verstehen? Warum jenen nur von diesem? Was macht den vor anderen schön? Gibt es ganz bestimmte Tage, wo man ersten Besten nimmt? Warum dann und nur den ersten? Und wann ist man so gestimmt? Jeder böse Mensch kann gut sein, jeder gute Mensch auch schlecht. Warum weiß man, wen man möchte? Ist uns der vor anderen recht? Einem schaut man in die Seele, jedem anderen auf die Haut. Warum macht uns einer leise, jeder andere nichts als laut? Eine unbewohnte Insel ragt zwei Menschen aus dem Mut. Warum wuchs aus diesem Zufall eine Liebe bis zum Tod? Fuhr ein anderer lebenslänglich ungezählte Häfen an? Warum fand er da nicht einen, dem zutiefst er zugetan? Mensch kann jeden lieben, manchmal wählt er einen aus, lädt sich von Millionen diesen in sein Herz und in sein Haus. Kurt Demmler auf Radio Marabu. Im Schlager erfolgreich war er mit Maja-Kathrin Fritsche. Wir hören zweimal Texte mit ihr und Kurt Demmler. Ich bin dir treu und Aufbruch ins Erwachsenenland. Den Herren Hartmut Schulze-Gerlach, den bedingungslos Professionellen, ersparen wir uns in dieser Sendung. Zuvor aber ein weiterer Hit von Kurt Demmler aus den 80er Jahren, ein großer im Radio. Freunde und Karat kommen auch nochmal mit der Märchenzeit. Nicht mal die Reichen können sie sich erkaufen, nicht mal die Mächtigen sich herbefehlen, nicht mal die Starken können sie sich erraufen, nicht mal die Einbrecher sie sich erstehlen, nicht mal die Duckmäuser sie sich erschleichen, nicht mal die kühnsten Redner sie erreden, nicht mal die Langarmigsten sie erreichen. Und doch es gibt sie uns sogar für jeden. Freunde, Freunde, Freunde. Wenn man Freunde verdient, das sind nicht Fans, die einen heiß verehren, nicht die, die kumpelhaft auf Schultern klopfen, nicht jene, die vor deiner Türe kehren, nicht die, die ängstlich alle Risse stopfen, nicht die, die wilde Spiele mit dir suchen, und jene nicht, die nur von Freundschaft reden, nicht die, die kühl die Nützlichkeit verbuchen, und doch es gibt sie und sogar für jeden. Freunde, Freunde, Freunde, wenn man Freunde verdient, thank you. mir bei, da wo sie nötig werden, wo du geschlagen liegst und einsam blutest, errichten sie dir ein Himmelszelt auf Erden. In guten Zeiten sind sie kaum zu spüren und lassen sich von jedem Protz verdrängen. Doch weit geöffnet halten sie die Türen und hoffen nur, du würdest sie noch erkennen. Freunde, Freunde, Freunde, wenn man Freunde verdient. War das ein Leben, nur Spaß hat's Alternative. Radio Marabu. Ein menschliches Paar. aber wahr und doch wunderbar wahr. Sommernachtsball, Sonnenfeen und Spinnen. Sommernachtsball und Schlangenköniginnen. Und wir zwei sind ein menschliches Paar. Zauber da. Wunderbar sind wir beide, sind wir beide. Dreh dich und seh dich nicht um, diddl-di-dum. Gib dich und gib dich mir her. Schwitz nicht und hitz nicht herum, diddl-di-dum. Will ich und mehr. from my past return. Another lesson, yeah, to learn that I. I've got secrets I don't know if I can tell you. I've got things to show that no one's ever seen. I've got habits that are hard to break. I swear each morning when I wake. I'm coming clean. I can't stay this way, but I pray that nothing changes. Like I'm stuck between the gears of a broken machine. I'm on fire and I'm frozen stiff down to the wire, wondering if today's the day I'm coming clean. Zwei Titel aus der aktuellen Radio Marabu Playlist, der wunderbare Ezra Furman, davor Billy Irish mit dem neuen James Bond Thema. Wir haben gehört Veronika Fischer Karat mit Texten von Kurt Demmler und zweimal Maria Katrin Fritsche. Zweimal den Künstler selbst mit Freunde und jeder Mensch kann jeden lieben seine sogenannten Schlagererfolge. Radio. Guten Morgen, guten Morgen. Guten Morgen. Radio. Kurt Demmler im Originalton gleich. Europe, Europe, Europe's Alternative Music. New Sensation. Radio Marabu, wir wollen Kurt Demmler selbst zu Wort kommen lassen. Was meinte er über Kritiken? Ich hebe mir das, was ich also zufällig vor Augen bekomme, auf, das ist klar. Aber ich bin da nicht so verbissen, danach jetzt nur an alles ranzukommen. Zumal ich also den Kritiken, die zu gut sind, auch nicht immer so gut traue. Und denen, die mich dann doch mal richtig beim Wickel nehme, dann aber natürlich das Recht habe, denen auch nicht ganz so zu trauen. Ne? Wie viele Lieder schrieb er für sich und für andere? Nein, ich kann es nicht sagen. Ich weiß es absolut nicht. Ich nehme an, dass es inzwischen wirklich 1.500 vielleicht sind, für andere also auch bestimmt 1.000 oder noch mehr. Demmler war ja Arzt. Was sagt er zum frühen Arbeiten? Naja, das schaffe ich immer selten. Ne? Ich hatte früher mal das. Ich weiß auch, dass ich da am produktivsten bin. Aber man ist eben doch sehr lange dann abends auf und unterwegs manchmal und so weiter. Und so wird es dann doch sehr selten, dass man so ganz früh rankommt. Aber es ist zumindest immer der Vormittag und möglichst auf nüchternen Magen. Als alter Mediziner weiß ich, dass also zu viel im Magen das Blut aus dem Gehirn in die Eingeweide treiben würde. Ja. Und ich brauche es also im Gehirn zum Arbeiten. Kurt Demmler zum Thema Unikat und Massenwaren. Es ist also so, dass ich, ob das nun Amateure sind oder ob das Profis sind, für die ich arbeite, von den Interpreten, es gibt niemanden, für den ich mir also weniger Mühe machen würde. Die sagen würde also, das ist bloß ein Amateur, der wird da bloß auf der Bühne die Dinger zu Gehör bringen und nicht. Ich mache mir also für jeden die gleiche Mühe und die gleichen Anstrengungen geistigen. Und ich will aber nichts dagegen, wenn meine Sachen massenhaft konsumiert wird und zur massenhaften Befriedigung führen. Aber Befriedigung werden sie sowieso in Hauptsache dann erst erreichen, wenn sie die Qualität von Unikaten haben. Kurt Demmler über sein Publikum. Ja, ich glaube überhaupt, ein Publikum will gereizt werden. Es gibt viele Möglichkeiten dieses Reizens. Aber Reiz muss eben da sein. Ein Lied darf für meine Begriffe nicht so glatt und rund sein, dass es zum einen Ohr rein und zum anderen wieder rausgeht, sondern dazwischen müssen eben Ecken liegen. Und das sind also diese Reizecken, die sich so im Kopf verkanten, dass also nicht so schnell das Gesamtprodukt wieder zum Ohr hinaus kann, zum anderen. Und das ist mir wichtig und mir ist es auch als Konsumenten wichtig, wenn ich also Kunst von anderen konsumieren möchte. Also ich habe in einer von den Liedermachern, glaube ich, die das diffuseste Publikum haben, von den ganz, ganz jungen, den Kindern, angefangen bis also zu den Allerältesten, den Rentnern. Dazwischen liegen also Ehepaare und natürlich sehr viel studentische Jugend. Aber was mich immer ganz besonders freut, auch Lehrlingsjugend und so weiter. Und wenn es da klappt, fühle ich mich eigentlich am allerwohlsten, weil sie sind vielleicht am schwersten zu bekommen. Demmlers Anfänge lagen in der Singebewegung. Hier der Künstler dazu. Ach na, man hört es immer gern, wenn man irgendwo eine Leistung vollbracht hat. Und es ist sicherlich auch eine Leistung, auf diesem Gebiet etwas getan zu haben. Die Singebewegung war eine, für meine Begriffe, revolutionäre Sache in unserer Kulturlandschaft gewesen. Und nicht bloß in der Kulturlandschaft, auch in der Jugendarbeit vor allen Dingen. Und ich habe da kräftig mitgemischt und auch kräftig mit angetrieben, glaube ich. Und ich bin stolz darauf, dies getan zu haben. Singebewegung ist vielleicht heute nicht mehr genau das. Es hat andere Sachen gegeben, die aber ohne die Singebewegung wahrscheinlich auch nicht gekommen wären, die vielleicht auch durch die Erfahrung der Singebewegung dann sich eben entwickeln konnte, wie diese ganze Folklorebewegung, in der wir uns befinden, die ich über alles liebe und schätze. Und verschiedene andere, diese ganze Liedermacherrichtung, natürlich sind die Liedermacher die ganzen heutigen Stars unter den Liedermachern in unserem Lande und die Schicht ist ja nun enorm gewachsen in den letzten Jahren. Die kommen ja zum allergrößten Teil noch aus der Singebewegung und haben ihre ersten Erfahrungen dort gemacht. Kurt Demmler zur Bezeichnung Rockpoet. Der Rockpoet, man fühlt sich geschmeichelt, man fühlt sich angesprochen natürlich in seiner Eitelkeit, aber ich bin nicht der Einzige gewesen. Also es gab gerade die ersten Anfänge, die bestritten wurden. Da war es also zum Beispiel der Wolfgang Tildner in Berlin, der Lyriker, der sich Verdienste mit dem Pulitzer erworben hat. Und diese Bewegung, die da auch daraus entstanden ist und die auch ihre großen Erfolge gehabt hat, denn wir haben doch ein eigenes DDR-Rockgesicht uns erzeugt im Laufe dieser ganzen Zeit. Und dass ich da von Anfang an dabei gewesen war, das freut mich. Ich schreibe heute noch für Rockgruppen, allerdings ist nun auch wiederum die Sache für mich ein wenig erschöpft. Und zuletzt, war Kurt Demmler ein Pedant? Ich bin Pedant überhaupt, glaube ich. Also das muss ich schon sagen. Ich bin also auch in ganz albernen, kleinlichen Dingen ein Pedant. Aber ich kann und versuche auch nichts dagegen, etwas zu machen. Das ist eben so eine Eigenart und eine Marotte. Das ist aber eigentlich doch eine gute. Es hat so mancher Mensch eine Eigenart. Warum soll ich keine haben? Also ich bin ein Pedant. 61,50. Wer einmal nur hinschaut, hat sie nicht gesehen. Wer sie sehen will, der muss öfter hinschauen. Sie sieht nicht besonders aus, ist nicht schön. Sie weiß es und weiß, darauf wird schwer wer bauen. Sie steht an der Tür, denn sie hat keinen Platz. Und die Freundin, die Blonde, die knutscht mit ihrem Schatz. Und die Freundin, die Schwarze, tanzt wieder so geil. Und sie hält von beiden die Taschen derweil. Nein, sie ist nicht schwarz, ach, sie ist nicht blond. Sie ist nur so mittel und das ist nicht viel. Sie raucht Zigarette, gewollt und nicht gekonnt. Damit keiner merkt, wie gern sie tanzen will. Sie lehnt an der Wand, dass es wirkt wie leger. Und die Freundin, die Blonde, die knutscht ich noch mehr. Und die Freundin, die Schwarze, macht ihren Busen ganz steil. Und sie hält von beiden die Taschen derweil. Sie sieht, wie sie tanzen, die anderen ringsum. Und wie sie verschwenden die Zweisamkeit mit den Mühen der Füße und Worte so dumm, als könnt man nicht zweisamer werden zu zweit. Ach, käm doch der Große da drüben mal zu mir. Und die Freundin, die Blonde, die knutscht und trinkt Bier. Und die Freundin, die Schwarze, schwenkt ihr Hinterteil. Und sie hält von beiden die Taschen derweil. Wir waren bei dem Großen, den sie heimlich fixiert. Und sie träumt, dass er kommt und sie holt aufs Parkett. Nein, er bräuchte nicht quasseln, dass etwas passiert. Es wäre schon genug, wenn im Arm er sie hätte. Nur keine Belanglosigkeit, bitte nein. Und die Freundin, die Blonde, die quietscht ganz gemein. Und die Freundin, die Schwarze, schlägt zu wie ein Bein. Und sie hält von beiden die Taschen derweil. Auf einmal da ist ihr, als wird ihr ganz schlecht. Der Große steht vor ihr so schön selbstbewusst. Sie hört nicht, was er sagt, doch sie spürt, was er möchte. Na klar will sie tanzen, na klar hat sie Lust. Da spürt sie die Taschen, die drei und bleibt stehen. Die Freundin, die Blonde, die ist nicht zu sehen. Die Freundin, die Schwarze, nicht da in der Eile. Und sie hält von beiden die Taschen derweil. Und nicht nur die Taschen, da ist auch ihr Stolz. Sie schaut auf den Großen und schüttelt den Kopf. Ihr Herzchen macht Bumm und dann ist es klein Holz. Und der selbstbewusste Große auf einmal zum Tropf. Der soll doch nicht denken, es gibt nur ihn. Und die Freundin, die Blonde, die ist wieder drin. Und die Freundin, die Schwarze, tanzt wieder so geil. Und sie von beiden die Taschen derweil. Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da. Das Lied vom Pflaumenbaum. Heute unvorstellbar, dass derart Pornografisches nicht nur in Jugend-TV-Sendungen vorgetragen wurde, sondern auch in Liederheften für die FDJ-Singegruppen abgedruckt war. Wenn Sie heutzutage einem Epstein oder irgendeinem Weinstein oder wie die derzeit an den Kindersexprangern stehenden heißen mögen, eine solche Aussage nachweisen könnten, wie die dieses Liedes, wären sie schon geliefert. Jede MeToo-Tusse müsste allein des Texts wegen Anklage erheben und als Körperverletzte Marktwert steigernd vor die Kameras der Weltagenturen und Weltsender treten. Das, was heute als höchst kriminell gilt, nannte man in früheren Jahrzehnten Sinnesfreude, Freude am natürlichen, Lebensbejahung, Unprüde, Befreiung von den sexfeindlichen Diktaten der Kirche. Und so ist das Wäscheaufhängen kein Thema mehr und auch nicht, was diesem und jenem Mädchen dabei passieren kann. Radio Marabu. Alternative Music. Bei uns nun ein vielseitiger Künstler, er ist Texter, Sänger und Komponist. Im Jugendfernsehen der Liedermacher Kurt Demmler. Davon, was diesem und auch jenem Mädchen beim Wäscheaufhängen passieren kann. Sitzt auf einem Baum, es Pflaumen, spuckt die Steine in das Heu. Heu. Welch ein Glück für meinen Gaumen, diese fetten blauen Pflaumen, diese fetten blauen Pflaumen, man wird frisch wie neu. Häuser, Gärten, Hecken, Zäune, bunte Wäsche weht im Wind. Hemdchen, Höschen, Seiden, Feine, sagt mein Mädchen, sind es deine? Sagt mein Mädchen, sind es deine, die so rosa sind? Und das Mädchen grüßt mich munter, winkt mir fröhlich lachend zu. Schau doch selbst, mein Freund, komm runter. Hab ich unterm Kleid nichts drunter? Hab ich unterm Kleid nichts drunter? Sind es meine? Du. Ach, es waren wirklich ihre. Solche Mädchen lob ich mir. Solche Mädchen ohne Ziererei. Der Pflaumenbaum stand Schmiere. Der Pflaumenbaum stand Schmiere. Niemals kommt's dafür. Aber plötzlich bange Frage, meine Braut in Rudolstadt. Vielleicht auch sie in solcher Lage, wo sie doch am selben Tage ihre Wäsche hat. Na, wo sie doch am selben Tage, wo sie doch am selben Tage ihre Wäsche hat. Anlässlich der Kurt Demmler-Sendung zum 11. Todestag, eines der wichtigsten DDR-Lieder der 1970er, eines der wichtigsten DDR-Lieder überhaupt, das unser damaliges Leben widerspiegelt, die Stimmung und auch den Entwicklungsstand der Menschen und der Gesellschaft. Eine Liedqualität, die es heute so gut wie nicht mehr gibt. Denn Kommerz hat andere Aufgaben und lässt dergleichen gar nicht erst zu. Maria. Dieses Lied sing ich den Frauen, die allein sind in den Nächten, ihr Alleinsein nicht verdauen und so gern bei ihm sein möchten. Dieses Lied sing ich Maria, die schon auf der Penne eines ausprobierte und dann abging, denn sie kriegte etwas Kleines. Und der Vater von Maria und der des begonnenen Kindes wollten nichts mehr von ihr wissen. Geh, Maria, und verwind es. Und Maria schluckte heftig und es lag ihr schwer im Magen. Und ihr Kindchen lag daneben und sie wollt's nicht nur ertragen. Sie besorgte sich ein Zimmer, schlug mit ihrer kleinen frommen Faust das Mutterschutzgesetz auf den Tisch, bis sie's bekommen. Und sie malte es auch selber, wusste bald schon mit den Türen und Handwerkern umzugehen. Wenn sie knarren, muss man schmieren.

dass sie dich nicht schlachten tut. Gretel, schüren wir das Feuer für die liebe gute Tante. Lassen wir das Ungeheuer schmoren in der heißen Glut. Dann wird die Liebe immer zu ein Feuer sein und bleicht das Haar wie Sonne, bleicht die Wäsche. Nein, nicht so groß, dass wir verbrennen, nicht so klein, dass wir fürchten müssten, es verlasche. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Nein, nicht so groß, dass wir verbrennen. 4 Stunden mit Kurt Demmler, Jürgen Eger und Marcel Fischer bedanken sich für das Interesse. War doch toll, 4 Stunden Radio Marabu. Was hatte unser Großpapa an seinem Vaterland? Er hatte die Verwunderung, dass er's heil überstand. Er hatte seinen Kaiser, er hatte seinen Krieg. Und was dann auch nicht besser war, die Erste Republik. Das hatte unser Großpapa an seinem Vaterland. Er hat sich seinen Kap gekappt und hat dann auch nicht mehr gehabt, als ich schon vorher fand. Nämlich alle weinen krummen Rücken vorn sich bücken, vorn sich bücken vor den Herrn. Und mitunter so was Schräges in den Blicken, das sahen die Herren, sahen die Herren, sahen die Herren gar nicht so gern. Was hatte unser Vater wohl an seinem Vaterland? Er hatte eine Uniform und eine durchschossene Hand. Er hatte einen Freund, auf der starb nicht an der Front. Der starb, wo mancher mit ihm starb, weil er nicht zusehen konnte. Das hatte unser Vater dann an seinem Vaterland. Ein Reich, ein Reich, ein Riesenreich, doch Gott sei Dank zerschlug man gleich und blieb nur der Verstand. Nämlich alle, weil ein krummer Rücken formt sich, bücken formt sich, bücken vor den Herrn. Tut sich, wie die Dinge liegen, nicht mehr schicken, das hörten die Herren, hörten die Herren, hörten die Herren gar nicht so gern. Und was, haben wir selber heute an unserem Vaterland? Wir haben, dass wir Herren sind und Herren aus eigener Hand. Und Herren über uns selber und über die Natur. Und fühlen uns und arbeiten nicht nur. Ja, das haben wir selber heute an unserem Vaterland. Wir haben endlich ein Gesicht und endlich auch die Zuversicht. Dies Land ist von Bestand. Nämlich alle, weil ein gerader Rücken ohne Krücken, ohne Krücken geht's voran. Wunderbare spricht aus allen Blicken, Parole der Zeit, Parole der Zeit.